Looking for a style like mine, What the hell are you? Krank, Hidden Tracks, willkommen im Track-EP. Saigon Props für die EP, ich glaub, es ist grad niemand gibt, der noch diese Leistung toppt. Rapper geben auf und legen auf, denn nach der Platte ist die Leitung tot. Alles, was es gab, was es gibt, was es geben wird, erscheint bei dieser Medizin nur als Nebenwirkung. Ich weiß es, Junge, ich übertreibe immer, verliere den Bezug zum eigentlichen Punkt, der entscheidend ist. Na und es gibt noch einiges zu tun. Ich meine, eines gibt zu tun und es ist weiters bitten, weiters bitten. Weiter in die Booths, Snacker Records. Ich mach ein bisschen Promotion auf'm Hidden Track und lass das Ding hier schön ausklingen. Leute wissen jetzt, dass wir Auskills aufnehmen. Auf willkommen im Track. Rapper kommen zu spät, ganz egal wie früh sie aufstehen. Außerdem sind kaum Ideen aus dem Hause weg zum Hafer. Braucht es jetzt genauso fresh, klingt dann auch der nächste Part von Hell zum Krank. Bis bin ich, vielleicht ist es zu schnell gegangen. Doch ich hab Zeit, nochmal von vorn. Balancebild wird meine EP im Januar. Merk das Datum mal vor, in deinem Terminkalender mit rot. Versteh mich nicht falsch, ich bettel nicht nur. Ich mach mir Gedanken, Balancebild wird von dem Ganzen der Anfang. Bei Fragen dazu kommt sofort die Antwort. Ganz lässig und smooth und stressige Moves, chillige Rhymes, alles dabei. Back to the Roots. So ein Depp. Der glaubt echt, er hat das letzte Wort auf meiner EP.